Zum Tag des leuchtenden Sterns besichtigten am 8. Februar die ausländischen Diplomaten und die Vertreter der internationalen Organisationen in der TVJK die Pyongyanger Seidenspinnerei Kim Jong-suk. An demselben Tag besuchten sie auch die Taschenfabrik Pyongyang.